D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Einen schönen guten Abend bei Eine Stunde Netz basteln, dem Maker, dem DIY- und Lifehack-Radiomagazin alle zwei Wochen auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und wenn ihr selber bastelt, dann kennt ihr das. Manchmal gehen die Sachen gehörig schief und man lernt natürlich daraus und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man mal scheitert. Und uns ist es bei dieser Sendung gleich mehrfach passiert. Das erste Scheitern, das war, dass die erste Variante dieser Sendung, die wir aufgezeichnet haben, die ist leider schiefgelaufen. Der Rekorder hat die ersten Kapitel alle überschrieben und es ist nur das Ende übrig geblieben. Da können wir mal kurz reinhören. Und tatsächlich, an manchen Stellen. Man sieht oben wunderschöne grüne Punkte, die in der Nacht noch viel besser rauskommen. Super, es hat einigermaßen funktioniert. Das ist auf jeden Fall schön. Also an manchen Stellen kommen die Glasfasern durch, wenn man das Ganze jetzt noch schön schleifen würde. Man kann Beton schleifen, oder wie? Man kann Beton schleifen, man kann wirklich sogar Hochglanz schleifen. Über Lack, Schleif, Lack, Schliff und dann hat man wirklich eine Hochglanzfläche. Klaus Meyer und Matze Görig sind das, ein Architekt und ein Künstler. Und in dieser Sendung geht es nämlich um Beton. Wir haben da eine Flasche genommen und haben da Beton reingefüllt und noch eine andere Flasche reingestellt. Denn Beton ist nicht nur ein grauer Gebäudewerkstoff, der sehr langweilig ist, sondern ein Hochleistungsflüssigstein, mit dem man allerhand Sachen machen kann. Der geht ganz weich und sogar farbig und sogar ganz durchsichtig. Man kann tatsächlich durchsichtigen Beton machen und das war dann auch unser Projekt beim zweiten Versuch. Da habe ich Michael Villanueva besucht, der ist Betonkünstler in seinem Atelier in Berlin-Kreuzberg und da hat dann zumindest das Aufnehmen geklappt, dass mit dieser durchsichtigen Betonkatze, das müssen wir noch ein bisschen verbessern, aber man lernt trotzdem sehr viel über Beton. Links und Bilder gibt's auf deradiowissen.de oder netzbasteln.de, so heißen wir auch bei Facebook oder Twitter. Immer gerne Feedback und wir hören uns gleich wieder in der Werkstatt vom Betonkünstler Michael. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend, den 20. Mai. Wie gesagt, heute die Sendung, in der es um Beton geht. Und der Michael fängt gerade an, unseren Lampenversuch aufzuschneiden. Mit einem Cuttermesser bastelt der da rum an der Plastikflasche. Haben wir das gut gemacht hier, den Betongussversuch? Absolut. Ist jetzt nicht unbedingt der Beton, mit dem ich arbeiten würde. Das war der Schnell- und Fix-Beton aus dem Baumarkt, der einfachste, den es da so gab. Jetzt schält Michael das hier ab und jetzt möchte ich dich erstmal vorstellen. Du bist, wie soll man sagen, Betonkünstler, Betondesigner. Auf jeden Fall hat dich jemand anders Halbgott in Beton genannt. Wer war das? Das war der Florian, der ist der andere Gast. Hallo Florian. Ja, hallo. Dann sag doch mal, warum ist der Michael ein Halbgott in Beton? Weil er das Material beherrscht auf der Ebene der Skulptur oder auf der skulpturalen Gestaltung. Und ich habe dann in der Arbeit gemerkt, dass es da um so viele Feinheiten geht, die ich selber als Architekt überhaupt nicht drauf habe. Und das war total beeindruckend. Jetzt nochmal langsam. Meine beiden Gäste sind Michael Villanueva, richtig ausgesprochen? Ja, wunderbar. Und Florian Böhm, du bist Architekt, Florian? Ja, richtig. Und der Michael ist, wie gesagt, Betonkünstler und wir sind in deinem Atelier in Kreuzberg in Berlin, im vierten Stock in einem Hinterhof und hier sind verschiedene Sachen aus Beton aufgebaut, verschiedene Maschinen, zu denen wir vielleicht später noch kommen und wir sind, wie gesagt, gerade dabei, diese Flaschenlampe, die wir da mal versucht haben, bevor der Rekorder kaputt gegangen ist, anzugucken und aus ihrer Gussschale zu entfernen. Also lang genug getrocknet ist es auf jeden Fall, oder? Ja, sieht so aus, auf jeden Fall. Okay. Jetzt löst der Michael hier diese Schraubkonstruktion, jetzt muss man da noch die innere Flasche da rausnehmen. Ist jetzt vom Designwert wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man so braucht. Außerdem ist es ja auch zu kritisieren, dass eine Lampe aus Beton eher viel zu schwer ist. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so direkt sagen, weil solange du eine Konstruktion hast, die das trägt, kann man das schon machen. Und es ist ja auch sehr ungewöhnlich, sowas mal hängen zu sehen. Also ich finde die Idee eigentlich ganz schön. Ich hätte jetzt vielleicht eine andere Flasche hier genommen als du. Ja, die ist ein bisschen groß und auch ein bisschen krumm. Ein Foto davon findet ihr auf deradiowissen.de oder wenn ihr es kurz haben wollt, auf netzbasteln.de gehen und dann durchklicken zu deradiowissen.de. Das ist die 31. Ausgabe. Und jetzt will ich mal den Florian fragen, weil du musst demnächst wieder weiter. Aber als Architekt, ist Beton eher so ein Baustoff der Vergangenheit oder der Zukunft? Beides. Also er ist schon eine Weile, wird eine Weile verwendet in der Architektur. Zunächst mal war man total begeistert über die neuen Möglichkeiten, Tragwerke zu formen. Und jetzt gab es mal eine Zeit lang, wo der ziemlich out war. Man wollte keine Sichtbetonflächen mehr haben. Und mittlerweile kommt der Beton massiv zurück. Es werden Plattenbauwohnungen wieder entkleidet. Coole Ateliers und Galerien machen wieder ihre Betonflächen sichtbar. Die Ausbauten werden rausgerissen, der Beton wird wieder gezeigt. Ja, das ist also in Zukunft bestimmt weiterhin angesagt. Zumal der Beton auch seine Eigenschaften total verändert hat. Es gibt heute Betonarten, die gab es früher gar nicht, sowas wie Unterwasserbeton. Das hatten die alten Römer, die anscheinend auch schon Beton verwendet haben, noch nicht. Nee, richtig. Und da leben wir auch lustigerweise im besten Land, in dem Falle, weil wir Deutschen oder die Deutschen, ich sehe mich jetzt da nicht so direkt dazu, sind da bekannt dafür, dass sie ganz vorne sind mit Technologien, Entwicklung. Allerdings hinkt da so die Ästhetik meines Erachtens ein bisschen hinterher. Und das ist ein großer Spagat, der auch sehr viel Potenzial natürlich birgt, weil man durch die Gießfähigkeit, durch die Färbbarkeit, durch die Gestaltbarkeit von Beton ein unglaublich großes Potenzial hat, das hierzulande eigentlich gerade erst so in den Kinderschuhen steckt, wenn es um die Entdeckung geht. Ne? Das sind die Amerikaner, wenn du mal ein bisschen guckst, was die mit Beton machen, die sind da 30 Jahre voraus und die sind da viel, viel mutiger und viel großartig unterwegs. Ein bisschen experimentierfreudig wollen wir heute auch sein bei einer Stunde Netzbasteln. Neben dieser, naja, eher experimentartigen Lampe, die ist auch innen überhaupt nicht richtig symmetrisch und ich glaube schon ein bisschen viel zu schwer, um an der Decke zu hängen. Ja. Aber es hat geklappt. Das ist so ein Ding aus Beton, was man gegossen hat. Da haben wir eben auch Beton angerührt, einfach in so einem Eimer. Das war auch normaler Baustellenbeton, der ein bisschen schneller ist. Das ist jetzt 2 Tage getrocknet. Und dann haben wir das da reingegossen und dann wird es einfach fest. Das ist natürlich ein Unterschied als bei anderen Werkstoffen. Da muss man eher abnehmen oder da muss man dann Bretter zusammenschrauben aus Holz oder so. Bei Beton kann man es einfach gießen. Ja, und das Schöne an dem Beton ist auch, dass dadurch, dass du den gießen kannst, kannst du den eigentlich in jede Form bringen. Na, vorausgesetzt, du bist in der Lage, dir auch das Gegenteil vorzustellen, also die Form, die im Prinzip das ummantelt, was später gegossen wird. Das heißt, du musst beim Schalungsbauen musst du immer Inside-Out denken. Du musst dich eigentlich 90% der Arbeitszeit mit dem Gegenteil beschäftigen. Ich habe ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, man fühlt sich fast wie Gott, wenn man aus Beton Sachen gießen kann. Was machst du denn so? Gib mal ein paar konkrete Examples. Dieser Satz, den ich mal vielleicht vor ein paar Jahren gesagt habe, rührt einfach so aus einem philosophischen Aspekt, ne, den ich da eigentlich ursprünglich mitgebracht habe. Warum ich mich mit Beton befasst habe, ist einfach der, dass ich aus dem Feinstofflichen eher kam, aus dem musischen Bereich, bin also Musiker. Und mich aber eben auch immer mehr gesehnt habe nach dem Manifestieren, nach dem Physischen. Wie bringst du einen Gedanken, wie bringst du eine Idee in die Materie? Und da war Beton einfach das absolut tollste Material, weil es eben so schön dicht wird und weil es eben auch flüssig gießt und weil du den ganzen Erstarrungsprozess mitverfolgen kannst. Ne? Und das auch verhältnismäßig schnell geht. Du hast eine flüssige Suppe, die du anrührst, kippst sie in die Form, lässt es dann 1, 2 oder 5 Tage, je nachdem welchen Beton du nimmst, erhärten, packst das aus und hast da plötzlich so einen erstarrten Gedanken, hast so eine manifestierte Idee. Das wollen wir heute auch ausprobieren bei einer Stunde Netzbasteln. Heute aus dem Betonatelier von Michael Villanueva und Florian Böhm ist auch noch dabei, Architekt, und wird uns noch ein paar Baustellengeschichten vielleicht erzählen von Beton. Wenn man neu auf einer Baustelle ist, dann muss man erstmal einen Betonsack einmal außen rum tragen und erst dann kriegt man einen Job, hat mir jemand erzählt. Ja, das ist auch ein lustiges Gerücht. Naja, auf der Baustelle mit Beton umzugehen ist natürlich nicht ganz so skulptural und so intuitiv. Man hat wahnsinnig viel auch Bürokram zu erledigen, weil der Beton oft überwacht werden muss und bestimmte Qualitäten erfüllen muss. Meistens ist es so, dass auf der Baustelle der Beton unterschätzt wird oder nicht wertgeschätzt wird. Es gibt auch Fertigteile, die man früh einsetzen muss. Das sind Sichtbetonteile. Die kommen in der frühen Phase auf die Baustelle, wo eigentlich noch der Rohbau steht. Das ist nicht anders zu machen. Und es ist wahnsinnig schwer, die Bauarbeiter darauf hinzuweisen, dass das jetzt die quasi Skulptur ist, die am Ende ohne Kratzer die ganze Baustelle überstehen muss. Und wenn dann einer mal dagegen pinkelt oder irgendwas ranschreibt oder so, dann ist er sich dessen gar nicht bewusst, dass das mal die Außenfassade sein wird. Genau, das kann passieren. Oder man muss das Teil einfach nochmal machen, weil es vom Kran irgendwo zerscheppert wurde. So, wie ist das jetzt geworden? Was würdest du sagen, diese Lampe? Ich finde es unglaublich glatt. Es fasst sich gar nicht so an, wie man jetzt denken würde. Ja, wie der Florian gerade schon gesagt hat, es ist erstaunlich, dass selbst wenn du jetzt einen minderwertigen Beton nimmst, dass wenn du den von der Konsistenz richtig einstellst, sprich der flüssig genug ist, um sich schön an die Schalhaut zu legen, dass der feinste Details, Informationen der Schalung mitnimmt. Und in dem Fall haben wir, oder hast du hier eine Flasche genommen, ne? Plastikflasche? Genau, mit meinem Onkel und mit dem Experten Matze Görig. Und ja, es ist erstaunlich, dass selbst dieser, ich sag mal, eher minderwertige Beton, dass der trotzdem eine spiegelnd glänzende Oberfläche hat. Wahnsinn, was Beton alles für Oberflächen haben kann. Und auch darum geht es, um die Oberfläche Beton. Heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Hallo nochmal, mein Name ist Moritz Metz und ich bin zu Gast im Betonatelier von Michael Villanueva. Genau, so spricht man es richtig aus. Und Florian Böhm ist auch zu Gast, der ist Architekt. Und ihr beide beschäftigt euch auf ganz unterschiedliche Weisen mit Beton. Vielleicht sollte man nochmal erstmal klären, das ist jetzt hier diese Flasche, in die wir Beton gegossen haben und noch eine andere Flasche reingestellt haben. Und das glänzt sehr schön, fasst sich auch gar nicht so an wie Beton. Mhm. Aus was ist denn Beton eigentlich gemacht? Also soweit ich das verstanden habe, ist der aus Zement gemacht und noch Sand und Kies mit dazu. Genau. Und das Wasser nicht vergessen, was wir brauchen für den Prozess. Und Zement wiederum ist aus Kalkstein vor allem gemacht. Richtig. Das ist teilweise ungelöschter Kalk, ne? Deswegen wird der Beton auch warm, wenn man ihn gießt. Das ist mir jetzt hier bei diesem Flaschenversuch auch aufgefallen. Ja, genau. Da wird auf Baustellen manchmal sogar die Temperatur gemessen und man versucht, das zu kontrollieren. Und es gibt aber mittlerweile, und das ist auch so eine Entwicklung, die wie vieles bei Beton erst in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, richtig verschiedene Arten von Beton. Es gibt so diesen ultra-hochfesten Beton, mit dem man ganz filigrane Sachen bauen kann. Es gibt Unterwasserbeton, was gibt's noch? Es gibt alle möglichen Sorten von Beton. Heute nennt man das Hochleistungsbetone, weil die Technologie das auch zulässt durch die Forschung. Man sehr vieles entwickeln kann und dadurch man also im Prinzip mit Beton heute kocht, also richtige Rezepte baut, wie der Koch eben seine Rezepturen hat, für je nachdem, was der eben auf den Teller bringen will. Und so kann man halt unglaublich viele Betonsorten heute herstellen, die für die jeweiligen besonderen Ansprüche eben gestaltet sind. Was machst du vor allem mit Beton, Flo? In erster Linie statisch wirksame Bauteile. Also die sind dann mit Stahl bewehrt. Was heißt bewehrt? Da ist dann sonst so Stahlnetze innen in dem Beton noch drin. Ja, richtig. Also es gibt in verschiedenen Durchmessern Stahlstäbe oder Gitter, die man fertig konfektioniert quasi kaufen kann, an die Baustelle bekommt. Und dann wird meistens in einem Betonbalken zum Beispiel die Unterseite sehr stark bewehrt, weil der Stahl muss das können, was der Beton nicht kann. Er muss auf Zug belastbar sein und muss es schaffen, den Betonbalken auf Zug zu belasten. Das ist in dem Fall in der Mitte von dem Balken dann die Unterseite. Und auf Druck ist aber Beton, zum Beispiel jetzt hier auch dieser Boden in dieser alten Fabriketage, der ist auch aus Beton, das ist dann so Estrich, das ist aber eigentlich das gleiche wie Beton, so wie ich es verstanden habe. Es ist eine andere Rezeptur, aber im Wesentlichen ist es das gleiche, ja. Hat eben eine andere Funktion, der Estrich, der liegt dann meistens nochmal auf einer Trittschalldämmung und muss die Lasten verteilen auf dieser Trittschalldämmung und sie dann ohne Ton sozusagen weiter, ohne den Trittschall weitergeben auf die Rohbetondecke. Okay, und da wird meistens normal also Baubeton verwendet, dann für Gebäude, wie du jetzt gerade gesagt hast, der dann ein paar Tage braucht zum Trocknen, den so ein großer Betonmischerlaster anfährt, der sich immer dreht deshalb, damit der Beton nicht fest wird. Ja, richtig, genau, und damit er durchmischt bleibt, weil die Zuschlagstoffe immer nach unten fallen und um diese Durchmischung zu haben, die sogenannte Sieblinie weiter zu haben, das heißt, er hängt damit zusammen, dass große Partikel mit kleineren Partikeln benachbart oder vermengt werden, damit sich dann möglichst viele Zuschlagstoffe anteilig im Beton befinden und wenig Zement sich darin befinden muss. Und Beton gibt es eigentlich schon seit den alten Römern, so wie ich das jetzt auch wieder nur bei Wikipedia mir angelesen habe, aber es hat sich dann trotzdem nochmal viel getan in den letzten 20 oder auch noch 100 Jahren, als sie den Stahlbeton erfunden haben, von dem du gerade geredet hast, ne? Ja, genau. Also mit der Bewährung von diesem sich verfestigenden Material haben sich dann die Möglichkeiten erst vervielfacht für die Architektur. Die Bewährung ist auch in verschiedenen Maßstäben möglich. Also es gibt auch Faserbeton, wo man nur ganz kleine Faser als Zuschlagstoff hat und da kann man ganz andere Sachen wieder damit bauen. Gibt es also auch Fassadentafeln zum Beispiel als alltägliche Anwendung, aber es gibt auch Boote, Fischerboote zum Beispiel. Boote aus Beton? Ja, richtig. Also da gibt es einen Architekten, der, ich glaube, in den 70ern Fischerboote gebaut hat als Projekt für Entwicklungshilfe in Afrika. Da der Baustoff Stahl oder GFK nicht vorhanden war, musste man sich überlegen, was lokal vorhanden war. Und man hat den Fischern einen Bausatz oder eine Möglichkeit gegeben, durch diese Erfindung mit Faserbeton Boote zu bauen. Der Architekt hieß Renzo Piano, der das gemacht hat. Und die Dinger haben 3 Millimeter, ne? Ich glaube, die Dinger haben eine Wandstärke von 3 Millimetern und haben auch eine gewisse Flexibilität. Ja, genau. Also zuerst denkt man, Betonboot kann ja nicht schwimmen, aber es ist tatsächlich so, dass es also relativ schlank ist, gar nicht so schwer, wie man das erwartet. Und natürlich dadurch, dass die Luft ja verdrängt wird durch den Rumpf, auf alle Fälle schwimmbar, befahrbar. Total verrückt, was alles aus Beton geht. Und ich hole mal ein konkretes, ich sage heute ganz oft konkret, weil ja das Beton auf Englisch. und hier sind hier drei so kleine Betonstäbchen und das sind USB-Sticks aus Beton. Ich habe vor Jahren mal ein Geschenk bekommen und jetzt irgendwie auch festgestellt, der kommt aus deinem Atelier. Den lege ich mal daneben, der ist schon irgendwie nachgealtert. Der ist viel dunkelgrauer als diese anderen USB-Sticks. Nee. Sehen ziemlich schick aus. Wie macht man die? Viel Geduld. Also ich habe dieses Ding hier mit einem Freund vor 5 Jahren sozusagen initiiert als Projekt. Wir haben da sehr, sehr lange entwickelt. Die meiste Entwicklungsarbeit blieb dann letztlich doch bei mir hängen, weil es natürlich mit so ganz feinen, filigranen Teilen, also diese USB-Sticks, die wir haben, schon eine Sache ist, wie kriegt man sowas noch mit einem Material gegossen, das eigentlich Gewicht braucht, um sich selbst erstmal zu verdichten. Ne? Und das hat ein paar Jahre tatsächlich auch gebraucht, um da so die Rezeptur zu verfeinern, dass wir jetzt in der Lage sind, solche Dinger herzustellen, auch in kleinen Serien. Und hier siehst du diesen ganz kleinen USB-Stick. Zeig ich dir mal. So. Hast du jetzt rausgezogen, den Deckel, der ist dann einzeln dran? Der hat hier nur noch eine Wandstärke von 1,2 Millimetern. Das ist schon für Beton sehr ungewöhnlich. Und auf die Wandstärke kommt es immer an. Das ist je weniger, desto cooler. Ja, es geht jetzt nicht um cool oder so, aber so einen USB-Stick will man halt natürlich in der Tasche rumtragen können. Und der erste Stick, den wir hier gegossen haben, ich glaube, der wiegt so 60 Gramm. Den haben wir auch ganz gut verkauft. Also das waren besonders die Zement. Firmen, die Betonlieferanten und so, die haben sich dafür interessiert. Die haben das als so Werbegeschenk. Ja, ich kann sagen, wenn man den in so einen PC damals reingesteckt hat, 2008 oder wann das war, dann ist immer so halb der USB-Stick-Port so ein bisschen runtergebogen. Genau. Also es war dann eher schon fast wie so ein Werbescherzartikel im Nachhinein. Aber das Ding hat doch, wie gesagt, noch seine Entwicklung erfahren. Wir haben inzwischen drei Größen und hier dieser mittlere, den du siehst hier, der irgendwie die Hälfte nur noch wiegt, der funktioniert gut. Beton ist ja eigentlich normalerweise grau und die Städte sind voll von diesen grauen Ungetümern, von Hochhäusern und so weiter. Sogar das Kanzleramt ist aus Sichtbeton gebaut. Kannst du das noch sehen, Florian? Ja, das Material kann ich auf alle Fälle noch sehen. Das Kanzleramt selber, das ist natürlich nicht jedermanns Ding. Oder auch das ist Ansichtssache. Manche sagen, das sieht aus wie eine große Waschmaschine. Ist auf jeden Fall sehr viel von diesem Sichtbeton, den man da sieht. Und es gibt aber mittlerweile eine Neuerung, und zwar Beton, durch den man durchgucken kann. Du hast den nicht erfunden. Nein, leider nicht. Ich finde die Idee großartig. Es ist einfach auch, finde ich, ein Zeichen der heutigen Zeit. Wenn ich das mal so philosophisch sagen darf, wo, ne, wir leben in Städten, die voll zu betoniert sind und wir leben schon in einer gewissen materiellen Dichte und Verdichtung und alles verdichtet sich auf dieser Erde. Und es gibt schon so einen Bewusstseinstrend, sage ich jetzt mal so, global, die Menschen wollen sich auch wieder entdichten mit manchen Dingen, wollen ein bisschen wieder hinter die Fassaden gucken, wollen wieder ein bisschen zurück zur Natur, wollen wieder Gemeinschaften gründen. Und alle diese Dinge führen auch dazu, dass die Menschen heute Ideen zur Welt bringen, die früher vielleicht noch gar nicht relevant waren. So. Ich will jetzt nochmal mein Wikipedia-Wissen referieren. Und zwar ist dieser transluzente Beton einer, den hat ein Ungar 2001 erfunden, soweit ich weiß. Soweit ich weiß, war das ein ziemlich junger Student. Und der hat einfach seiner Fantasie freien Lauf gelassen und hat eben, wie viele andere auch, also wie ich auch, mit Beton gespielt. Und hat aus dem Spieltrieb heraus, soweit ich das weiß, angefangen, Glasfaserkabel in den Beton mit einzugießen. Was erstmal absurd erscheint, aber was das heute für Auswirkungen hat auf die ganze Bauindustrie, ist einfach wahnsinnig revolutionär. Glasfaserkabel, also diese Kabel, die zum Beispiel Internetverbindungen transportieren, die kann man ja, wenn man da so ein Stück vor sich hat, kann man da auf der einen Seite reingucken und auf der anderen Seite sieht man dann Licht. Ich habe jetzt mal so ein Ding besorgt, eine USB-Fieberleuchte bei so einem Elektronikladen. Ich pack mal aus. Das ist ein wunderbar hässliches Ding. Da hat man unten so ein Ding aus Gestein, aus Fake-Gestein. Das kann man in USB einstecken und dann ist hier dieses Bündel von diesen Glasfasern. Hört man, wenn die gegen das Mikrofon schlagen? Diese Dinger. Und das sind diese 80er-Jahre-Lampen. Habt ihr die auch mal zu Hause gehabt? Man war doch immer fasziniert davor gestanden, dass von diesen Dingern dann nur das Ende leuchtet. Ich habe hier mal so einen USB-Akku mitgebracht und jetzt können wir das ganze Ding mal anschließen. Und jetzt geht das Wunder gleich los. Unten leuchtet dieser wirklich sehr hässliche Ständer, in denen so komische Plastiksteine eingelassen sind. Und oben die Bündel kriegen aber dann diese gleiche Farbe ganz am Ende. Funktioniert ziemlich gut, oder? Ja, mit Changing Colors. Es ist ganz, ganz toll. 6 Euro beim Konrad Elektronik. Ziemlich trashiges Teil, aber man kann damit was Gutes machen. Oder man kann es zumindest mal ausprobieren. Man kann diese Glasfasern ja wahrscheinlich auch in Beton einbetonieren. Und dann mal gucken, was damit passiert. Ich habe es nämlich schon probiert in dieser Sendung, die vor die Hunde ging. Was aber nicht so schlimm ist, weil dieses Ding, was wir da gemacht haben, war nur ein Test und ist auch nicht so besonders schön. Aber das kann man jetzt hier auch in den Ständer reinlassen. Und auch das leuchtet dann oben. Man sieht so ein paar kleine Leuchtpunkte. Ja. Sieht bescheiden noch ein bisschen aus, aber trotzdem nicht schlecht. Das verdeutlicht schon mal so ein bisschen, was man damit alles machen kann. Meinst du, wenn man das jetzt abschleift, gibt es noch mehr? Na, unbedingt. Also darum geht es ja im Prinzip, dass diese lichtleitenden Glasfaserkabel oder wie man das jetzt auch nennen will, dass die komplett den Beton durchdringen. Das heißt, dass die auch durch die Zementhaut, die Oberfläche durchschauen. Das können wir ja mal ausprobieren. Ich würde sagen, hast du ein Schleifgerät, wo wir das mal ausprobieren können, ob wir dann noch mehr freigeschliffen kriegen, bevor wir dann nochmal was Neues damit bauen? So. Während jetzt Michael zu seinem Schleifpapier und dem Wasser läuft. Ah ja, okay, das können wir uns mal angucken, wie das geht. Du hältst das Ganze unter Wasser und hast jetzt hier so einen groben Schwamm. Das ist ein Diamantschleifer? Diamantschleifer, das sieht aus wie ein Schwamm. Ja, das ist ein Schwamm, der ist Diamant besetzt mit so ganz feinen Schleifkörnern. Und die brauchst du, weil der Beton so hart ist, der würde jedes übliche Schleifmaterial einfach selber abschleifen. Und der Diamant ist aber härter. Deswegen kann man hier mit dem wunderbar die feine Zementhaut schmirgeln wir jetzt hier ab mit Wasser. Hört sich auf jeden Fall gut an. Flo, dich frage ich jetzt noch, bevor du gehen musst. Hast du schon mal mit so Lichtbeton gearbeitet? Nein, leider noch nicht. Aber schon mal in echt gesehen oder auch nur auf Videos? Ich kenne den nur von Fotos, wird mich interessieren, aber ich bin dann auch immer abhängig von meinen Auftraggebern, die für solche Sachen Begeisterung zeigen müssen und es vor allem auch bezahlen müssen. Das Zeug ist noch ziemlich teuer. Ja, der Einsatz ist schwierig, ist ja auch von Lizenzgebühren sozusagen geschützt. Und es gibt nur sehr wenige Firmen, die das bewerkstelligen können und die lassen sich das natürlich auch bezahlen. Das ist dann relativ teuer und relativ luxuriös, aber das sieht eben so aus, dass man dann wie durch so ein mattes Fenster durchguckt. Ein bisschen wie so bei Glasbausteinen, so habe ich das zumindest auf den Videos gesehen. Ja, genau, der Glasbaustein ist so ein Vorläufer. Wir haben sowas Ähnliches mal gemacht mit alten Weinflaschen, die wir in eine Wand mit einbetoniert haben, was dann aber wesentlich größere Glasfaser sind sozusagen. Und da hat man dann auch das, was auf der einen Seite war, so als Silhouette gesehen, oder wie? Ja, ne, das schimmert dann so durch. Also man hat keinen klaren Blick dadurch, ähnlich wie bei Glasbausteinen eben. Ja. Das Verrückte beim Beton ist dann gleichzeitig, dass es halt so erstmal im ausgeschalteten Zustand gar nicht richtig sichtbar ist. Und jetzt ein paar mehr von den Dingern sieht man schon, glaube ich, die du da freigeschliffen hast. Richtig. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir ein bisschen besseren Lichtbeton herstellen können. Und ich habe da eine Anleitung gefunden im Netz, weil die Herausforderung ist ja, diese Glasfasern komplett einmal durchzustecken. Ne? Richtig. Also die müssen unbedingt auf beiden Seiten durchschauen. Also die müssen im besten Falle sogar ein bisschen aus der Oberfläche des jeweiligen Betonstückes, das du da gießen möchtest, rausschauen. Die muss man danach halt irgendwie abschneiden oder abschleifen, damit das Licht auch wirklich durch kann. Ist ja klar, weil der Beton selber leitet ja das Licht nicht. Ja. Jetzt schauen wir mal in diesen großen Sack. Da nimmt man am besten Knetmasse dafür, um diese Fasern da reinzustecken. Habe ich auch nur aus dem Netz gelernt bei Instructables, der Link bei dieradiowissen.de. Und dazu habe ich dann noch, hier sind sie, ein paar Förmchen besorgt, wo man dann diese den Betonguss reinmachen kann. Und zwar hier einmal so Sternchen, ganz normale Weihnachtssternchen und, schon süß, gell, Katzen. Ein Kätzchen, miau. Katzen sind ja bekanntlich die Wappentiere des Internets und da das ja auch eine Netzbastelsendung ist, nehmen wir am besten mal 2 Katzen und jetzt wollen wir also durchsichtige Betonkatzen machen. Das ist doch was, da hat die Welt schon lange drauf gewartet. Das ist vielleicht auch ein Motiv für eine ganze Wand, die dann voll ist mit kleinen Kätzchen. Ja. Genau, das könnte man dann später noch weitermachen oder man kann sie dann ins Fenster hängen. Vielleicht machen wir noch so ein kleines Loch rein, dass man dann das Ganze aufhängen kann. Michael legt jetzt schon los und hat hier eine Arbeitsplatte genommen. Auf die kommt jetzt erstmal die Knetmasse. Du schneidest das schick mit einem Messer runter. Ja, macht Sinn. Wenn wir jetzt diese Knetmasse nehmen, um diese Lichtkabel da reinzustecken, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn die Schicht, diese Knetmasse, die wir hier benutzen, wenn die trotzdem ein bisschen glatt ist und nicht zu grob, damit wir auch später eine halbwegs glatte Oberfläche kriegen. Ne? Wir wollen ja eine glatte Katze haben, das will doch jeder haben, ne? So ist es ja, genau. Also eine glatte Betonkatze, die sollte schon so glatt sein, dass wir auch später da noch dran arbeiten können, weil wir müssen ja später den Überstand dieser Glasfasern abschneiden können. Und derweil können wir auch noch Florian verabschieden, du musst weiter. Vielen Dank auf jeden Fall für die Betonexpertise und in 20 Jahren bauen wir dann zusammen eine richtig große Kathedrale aus Lichtbeton, okay? Abgemacht. Vielen Dank, aber gern dabei. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Knetmasse, Plätzchenformen, also Sternchen und Katzen und dazu die Stangen von so einer Glasfiberlampe, diese feinen Fasern, und die stecken wir gerade in die Knetmasse, auf die schon die Backformen gesteckt sind. Ganz schön fitzelig die Arbeit, wa? Ja, ziemlich. Also ich bin zwar ganz gewandt mit kleinen Dingern, aber das hier ist schon echt ein Sonderfall. Das ist Michael und wir machen heute bei einer Stunde Netzbasteln hier auf die Radio Wissen einen Versuch. Wir machen Betonformen zum Durchgucken. Transluzenter Beton, das ist möglich mittlerweile. Das hat jemand vor 15 Jahren ungefähr erfunden. Und zwar ist das Beton, in dem solche Glasfieberstängchen drinstecken. Die sind fast so dünn wie ein Haar. Die gibt es wahrscheinlich noch in viel dünner. Dann ist es noch komplizierter, die da reinzustecken. Wir haben hier diese Knetmasse verwendet, damit die... Wir haben hier diese Knetmasse verwendet, damit die Glasfieberstangen in Position bleiben, wenn wir jetzt gleich den Beton anrühren und da reinschütten. Ich habe jetzt hier ein bisschen anderen Beton ausgewählt. Da steht drauf, Schnellzement für Innen und Außen, minutenschnelles Aushärten, sehr hohe Festigkeit. Sowas käme dir wahrscheinlich in deinem Profiwesen gar nicht unter, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das macht nichts für so kleine Zwecke. Wenn es um so Spielzeug geht, was wir hier machen, das ist eine ganz feine Sache, das reicht völlig. Aber... wenn man richtig arbeitet und ein bisschen professionellen Anspruch zumindest hat, dann sollte man sich schon ein bisschen befassen mit der Betontechnologie. So ein bisschen Basic-Wissen ist da schon wichtig, damit man eben auch gute Objekte bauen kann damit. Was für einen empfiehlst du, wenn man jetzt zum Beispiel sowas machen möchte wie die USB-Sticks oder hier auch diese Formen und ein bisschen mehr Zeit hat, als wir in eine Stunde Netz basteln? Na, das sind, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, das sind ganz spezielle Hochleistungsbetone, die kriegst du auch gar nicht in kleinen Mengen. Da bestelle ich dann auch immer Großmengen wie eine Tonne. Die kriegst du so auch gar nicht im Baumarkt. Und selbst da muss man sich auch wirklich eine Zeit lang intensiv mit befassen. Und im Prinzip hat auch jeder, der so in die Richtung arbeitet, wie ich sah, seine eigenen Rezepturen, die er entwickelt. Ne? Das ist wie bei den Pizzabäckern, die haben dann ihre eigenen Rezepturen und verraten sie auch nicht unbedingt weiter. Kann man so sagen. Ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, die Qualität, die du repräsentierst mit deiner Arbeit. Ne? Und am Ende fährst du dann auch manchmal irgendwo hin und baust Leuten irgendwelche Möbel oder Tresen. Ich habe da auf deiner Webseite schon einige große Projekte gesehen, die man auch dann gar nicht hier in diesem Atelier herstellen kann. Richtig. Also alles, was über 2,50 Meter ist zum Beispiel, was wir gar nicht im Aufzug runterbringen, weil wir sind hier im dritten Stock, wird vor Ort gegossen. Und gerade wenn jetzt ein Laden einen Tresen haben will, der dann mal 2 Tonnen wiegen kann, gießt man sowas vor Ort, ganz klar. Und dann muss man halt die Formen richtig sauber bauen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung, weil wir müssen hier noch ein bisschen weiter vorbereiten. So, die Sternchen und die Kätzchen sind bestückt mit verschieden vielen Glasfieberstangen. Die stecken da so drin. Ein Foto davon, wie gesagt, auf netzbasteln.de. Bei einer Katze haben wir nur ein paar reingesteckt. Das sind dann so die leuchtenden Katzenaugen, wenn es klappt. Bei den Sternchen ein paar mehr. Und es gibt ein Sternchen mit ganz vielen. Da könnte es sein sogar, dass es dann überquillt und dass der Beton sich da drin gar nicht so richtig setzt. Den rührt jetzt gerade Michael an. Du hast einfach den Betonbehälter genommen, da kommt das Wasser rein. Genau. Das machst du immer so Pi mal Daumen oder gibt es da... In dem Fall ja, weil wir hier basteln. Wenn du natürlich mit einem hochwertigen Beton arbeitest, dann musst du schon sehr sauber mit der Rezeptur fahren. Wenn ich hier kleine Mengen auch für die USB-Sticks zum Beispiel herstelle, in Kilo, dann wiege ich die Sachen tatsächlich auf Gramm ab. Mhm. Stimmt, du hast hier sogar an der Wand so eine Liste hängen von der Größe der USB-Sticks und wie viele man dann macht und wie viel Wasser man dann dafür verwendet. Mhm. Klar, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, genau zu arbeiten. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Zement und Beton an der Stelle? Na, wie du vorhin selber sagtest, Beton setzt sich zusammen aus Zement und den Zuschlagstoffen, den Sand und Kies. Der wird dann damit nochmal gepanscht, ist aber damit dann einfach gröber und der Zement ist aber trotzdem, der wird jetzt dann auch wasserdicht. Gepanscht ist das falsche Wort, weil Zement wird schrumpfen, weil ein Teil des Wassers, das wir zum Anmischen benutzen, wird nicht gebunden. Das heißt, das wird im Härtungsprozess ausgeschwitzt und dadurch schrumpft das Material. Und Sand und Kies nimmt kein Wasser auf und deswegen vermeidet man auch ein übermäßiges Schwinden des Betons. Okay, der Beton ist dann sozusagen formstabiler und der trocknet aber dafür halt auch viel langsamer. Das ist jetzt viel hier härter vor allem, viel härter. Okay. Die Härte entsteht nicht durch den Zement an sich, das Zement ist wie ein Bindemittel. Und der Zement bindet sozusagen die Zuschlagstoffe aneinander. Und dann kann man fast sagen, Beton ist wie gießbarer Stein. Also der hat dann auch so eine Härte von Stein und kann so weiterverarbeitet werden wie Stein. Du kannst ihn dann schneiden und schleifen. Ganz genau, ja. Also heute werden Betone hergestellt, die Härte von Granit haben. Ne, das ist schon ordentlich. Also das ist wie ein Kunststein, kann man sagen, der eben durch das Gießen in Form gebracht werden kann. Das ist ja das Besondere dran. So, jetzt wird hier verrührt. Das Ganze ist so eine relativ einigermaßen zähe Paste. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt sogar beeilen, bevor wir das dann da reinfüllen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell der geht, weil du den selber mitgebracht hast. Der geht schnell, der braucht 5 Minuten oder so. Dann würde ich mal sagen, machen wir ein bisschen hin. Also wir haben jetzt hier mit 300 Gramm Zement zu tun. Nicht besonders viel im Vergleich für das, was täglich auf der Welt an Beton verwendet wird. Und um Beton geht es heute auch bei Eine Stunde Netzbasteln, wie ihr gehört habt, hier im Atelier von Michael Villanueva. Und da stehen auch so Nierentische aus Beton. Du hast da so Platten an diesen Tischen, die sind echt auch ganz schön dünn, vielleicht so 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter dick. Ja, sowas kann man, wie gesagt, auch nur herstellen durch die Betone, die man heute bekommen kann. Sowas hätte man vor 20 Jahren nicht bauen können in dieser Qualität. Es geht also richtig aufwärts mit dem Beton und der Zement, den wir angerührt haben, so eine Art Beton-Light, der wird jetzt in die Formen gegeben. Wir haben ja ganz unterschiedlich viele Glasfiberstangen da drin stehen. Da könnte es sein, dass es ganz schön eng wird da drin. Aber lassen Sie uns mal ausprobieren. Wir müssen Erfahrungen sammeln und die weitergeben. Darum geht es auch total. Wenn man mit so einem Material bastelt, muss man auch Spieltrieb haben. Den hatte ich auch, als ich anfing, wie ein kleines Kind. Ja. Als ich anfing, vor 10 Jahren damit zu arbeiten, das war wirklich damals so spannend, dass ich irgendwie um 7 Uhr morgens anfing mit Förmchen bauen und meine ersten Arbeiten gemacht habe. Wir machen das jetzt nach dieser einen einzigen Anleitung, die es für Lichtbeton im Netz gibt bei Instructables. Den Link auch auf deradiowissen.de. Da sieht man, wie man das baut. Und Michael füllt jetzt hier den Zement dazwischen, diese Stangen rein. Vielleicht sollte man die oben noch ein bisschen abknipsen, dann geht es vielleicht leichter. Sieht lustig aus alles und sehr experimentell. Ich bin gespannt, ob dann da Katzen rauskommen. Mache jetzt nochmal Fotos und einen Zeitsprung. So, während wir jetzt hier die Sachen auffüllen, ist ein Problem aufgetreten. Ja, das ist wirklich ein kleines Problem. Scheiße. Ich würde selber ja mit sowas gar nicht arbeiten, weil das viel zu schnell geht. Also dieser Schnellzement, ich glaube, wir haben jetzt hier 2 Minuten Zeitfenster gehabt und der ist jetzt eigentlich beim Einfüllen schon erhärtet. Das heißt, wir haben zu viel geredet und zu viel gepuncht hier. Also für jeden, der das hier versucht nachzumachen und der auch tatsächlich mit so einem Blitzzement arbeitet, der sollte wirklich alles perfekt vorbereitet haben. Sollte nicht zwischendurch ein Interview geben. Und sollte sich wirklich bei allem mit dem Einfüllen, also auch sich beschränken auf wenige kleine Formen, weil das geht ja, so schnell, das Zeug ist echt super schnell. Wir haben es kaum geschafft, diese Formen zu füllen. Nee, nicht wirklich. Popeln da jetzt noch so Reststücke rein, aber das ist eigentlich, könnte gut sein, dass es zu wenig ist. Der Vorteil davon ist, dass wir jetzt nicht mehr lange warten müssen, um zu sehen, dass wir vielleicht gescheitert sind. Aber Scheitern gehört ja an der Stelle auch oft dazu, oder? Absolut. Als ich angefangen habe, mit Beton zu spielen, wie gesagt, vor 10 Jahren, da wusste ich gar nichts und ich habe alles Pi mal Daumen gemacht und war überrascht, wie viele gute Ergebnisse dabei rauskamen. Aber es gehört eben auch dazu, dass viele Dinge einfach nichts wurden. Ne? Also man muss da einfach auch Mut zum Scheitern haben. Das gehört total dazu. Ja. Ist auch schön, wenn man eben sieht, wie viel man dabei lernen kann und wie man Dinge optimieren kann. Und auch über die Gefühlsebenen zu so einem scheinbar toten Material viel lernen kann. Würdest du sagen, Beton ist ein totes Material? Eben gar nicht. Sieht ja tot aus, weil aber auch sehr viele hässliche, graue, triste Sachen gebaut worden sind im Namen der Funktionalität. Aber Beton an sich ist eigentlich ein ziemlich lebendiges Material. Es ist halt auch die Frage, wie viel Muße und Zeit und Liebe bringe ich da mit, um mich auf so ein Material einzulassen und damit zu spielen. Transluzenter Beton, das ist Beton, durch den man durchgucken kann, der zumindest ein bisschen Licht durchlässt, weil man da Fiberglasfasern eingelassen hat. Das haben wir jetzt gerade probiert und Michael, was meinst du? Wir haben ein paar Fehler gemacht. Ja, wie ich schon sagte, Mut zum Scheitern. So ist das, wenn man schnell improvisiert. Also die erste Problematik, die wir haben, ist natürlich, dass der Beton zwar flüssig ist, wenn man den in die Form kippt, was sehr leicht ist, aber der wird ja hart und fest. und schmiegt sich an die Form an. Und jetzt haben wir schon mal die erste Herausforderung, weil wir keine weiche Form haben, sondern hier diese kleinen Aluförmchen. Für Plätzchen, also Sternchen und Kätzchen, genau, haben wir da und haben da diesen Schnellzement reingeschüttet, der nicht wirklich richtiger Beton ist und das geht erstens relativ schwierig raus und zweitens ist auch alles relativ bröckelig. Ich bastle jetzt hier auch mal drück an so einem Ding rum. So richtig optimal ist es nicht. Dann gucken da die Fasern durch. Die sollen ja auch durchgucken, weil man die ja dann auf der anderen Seite wieder abschneidet. Die Knetmasse trennt sich auch nicht so ganz von dem ganzen Zeug. Naja, und wenn ich diese Katze gegen das Fenster halte, klappt's, schau mal. Guck mal. Immerhin ein bisschen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Also, Proof of Concept ist auf jeden Fall erteilt, aber wir müssen es noch ein bisschen schöner machen. Man könnte es noch ein bisschen perfektionieren, richtig? Ja, genau. Normalerweise, wenn du das machst, dann schleifst du auch dann die Objekte nochmal gut ab, oder wie läuft das? Naja, wenn ich sowas machen würde, würde ich mir erstmal natürlich viel mehr Zeit lassen zum Vorbereiten, die wir jetzt hier gar nicht so wirklich hatten. Ich würde Abstand nehmen von starren Formen, nach Möglichkeit irgendwie Kunststoffformen nehmen, die man eben biegen kann. Zum Beispiel, es gibt da so Backformen, ne? So für Muffins aus Silikon. Aus Silikon, sowas. Ja, stimmt. Das ist dann überhaupt kein Problem, das zu entschalen. Und ich würde natürlich auch einen besseren Beton nehmen. Das ist jetzt hier eben Schnellbeton, weil wir in einer Stunde Netz basteln, ja nach einer Stunde schon wieder fertig sein müssen. Ja. Natürlich haben wir durch die Aufzeichnung ein bisschen Zeitbonus. Trotzdem wollten wir nicht so lange warten, tagelang, nämlich wie der richtig gute Beton wahrscheinlich manchmal braucht. Richtig, genau. Der braucht ja Zeit zum Erhärten. Und normalen Beton wird man nicht vor 3 bis 5 Tagen nach dem Gießen ausschalen. Es gibt natürlich heute schon so feine Betone, die kannst du nach einem Tag ausschalen. Aber wie gesagt, die zu verarbeiten, das erfordert schon ziemlich viel Know-how und Erfahrung. Da muss man dann eben mit der Chemie richtig umgehen können. Trotzdem, es funktioniert einigermaßen. Und davon mache ich jetzt gleich mal ein Foto von dieser unfertigen Katze, durch die der Beton leuchtet. Wie ist es bei dem Stern? Ja, ich glaube, hier haben wir auch noch ein bisschen Glück. Also ein bisschen sieht man. Ein paar Lichtpunkte sind zu sehen in diesem Stern. Immerhin. Und bei den Katzen vielleicht noch mehr. Die waschen wir jetzt gleich auch nochmal. Ja. Vorher ist aber an der Zeit, nochmal ein Resümee zu ziehen. Also man bräuchte besseren Beton, müsste sich ein bisschen mehr Ruhe damit nehmen. Und wie fandest du jetzt dieses Konzept, dass wir in die Knetmasse diese Glasfasern reingesteckt haben? Das ist eine absolut wunderbare Idee. Das macht total Sinn, weil du diese Glasfasern, wenn du so dünne nimmst, die kann man ja sehr leicht mit einem Messer abkappen. Und ich würde für sowas unbedingt empfehlen, sich einfach so einen Estrichbeton zu holen aus dem Baumarkt. Dann lässt man die Sache einfach 3 Tage in der Schale. Es hat ja keine Eile. Und der wird für sowas funktionieren. Man wird da nicht so Stress haben, sondern hat eben wirklich eine gute Stunde Zeit, um solche Dinge zu gießen. Und dann auch, um diese Fasern besser auszurichten. Das war für uns gerade wirklich ein Wettlauf gegen die Sekunden und Minuten. Jetzt nochmal Fazit. Würdest du auch sagen, Beton ist nicht nur ein Baustoff der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft? Es ist, wie gesagt, beides. Und er hat Zukunft, weil wir heute einfach im Technologiezeitalter sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Und ich sage mal so, es braucht kreative Geister. Also es gibt viel zu viel Potenzial, das noch nicht ausgenutzt ist. Und wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, wird man sehen, dass in den letzten 10 Jahren allein in Deutschland das einen unglaublich großen Boom gegeben hat und sich immer mehr Menschen damit, also hobbymäßig wie professionell, befassen. Und das Potenzial, wie gesagt, ist lange nicht ausgeschöpft. Das ist doch ein schönes Schlusswort hier bei einer Stunde Netzbasteln, wo die Sterne leider aus dem falschen Zement betoniert wurden, aber, aber ansonsten trotzdem das eine oder andere zum Leuchten gekommen ist. Ich bedanke mich nochmal bei Michael Villanueva, richtig ausgesprochen? Ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Deine Internetseite, falls man da mal gucken will, die ist verlinkt, aber du kannst jetzt auch nochmal schnell buchstabieren. Auf Englisch, Think Concrete, Denk Beton. .de. Wir hören uns wieder in 2 Wochen bei einer Stunde Netzbasteln. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Moritz Metz. Schönen Abend. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.